ich hier gleich nochmal. Zumal ich sowieso nicht durchfahren darf. Das ist jetzt die Ostgrenze des ehemaligen Suchraums Wedfeld. Okay, ja, hier habe ich auch direkt die Aufnahme gemacht, und zwar dort an dem Feuchtwassergebiet oder Feuchtgebiet. An der Ersatzaue heißt es so. Offiziell Ersatzaue, weil, das klingt erstmal sehr romantisch. Regenrückhaltebecken hört sich viel nüchterner an, aber es ist tatsächlich da, das Regenwasser von den versiegelten Flächen dann zurückzuhalten, weil die Mengen einfach zu viel sind. Einmal, weil die Flächen versiegelt sind, und das andere, man hat immer ein bisschen Probleme mit Hochwasser gehabt, weil wir diese schweren, fruchtbaren und nicht sehr, also wasserundurchlässigen Böden haben. Ich habe das oft gesehen, wenn wir mal zu Besuch in Norddeutschland sind, da läuft die Beregnungsanlage auf den Maisfeldern und der Mais ist einen halben Meter kürzer als hier, und hier wächst es ohne Beregnung. Ja. Okay. Gut. Das ist die linke Seite gewesen. Die Regen. Du kannst ja mal bis oben hinfahren und da oben drehen, vielleicht, ja. Stefan. Okay. Links ist der Teufelsbach ist hier abgefangen und hat ein eigenes Bett bekommen. Und, wenn man so will, entkoppelt worden vom Niederfödebach. Und es gab ja Zeiten, das haben wir dann auch durch den damaligen Ortsheimatpfleger Fritz Lange erfahren. Vor Zeiten der Bergsenkung war der Niederfödebach ja direkt mit der Lippe verbunden. Und es gab hier oben auch kleine Teiche und es gab auch Fischereirechte. Das heißt, hier wurden natürlich Süßwasserfische, aber hier wurde gefischt und geangelt. Hier gab es Fischbestand in den